Mittlerweile hatte ich erkennen müssen, dass es dem größten Teil der negativen Kritik nicht um eine inhaltliche Auseinandersetzung ging. Auf der anderen Seite wurde mir deutlich, dass das fachliche Gerüst meiner Argumentation durch die ganze Debatte nirgendwo ernsthaft erschüttert worden war. Im Gegenteil, anerkannte Autoritäten ihres Fachs äußerten sich lobend, ob es sich um den Bevölkerungsforscher Herwig Birk, den Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler, den Soziologen Erich Wede oder die Entwicklungspsychologen Heiner Rindermann und Detlef Rost handelte. Der von mir beschriebene und in seinen sozioökonomischen Folgen analysierte demografische Trend wurde nirgendwo ernsthaft bestritten. Thomas Thiel schrieb zum Kongress der Deutschen Gesellschaft für Demografie, der im Januar 2011 in Bonn stattfand, Zitat: Sarrazins Schreckensspirale blieb als steinerner Gast im Raum. Niemand fand sich, der ihr auf empirischer Basis den Zahn gezogen oder ihren normativen Unterbau entzerrt hätte. Zitat Ende. Angesichts einer großen Herausforderung fliehen die Demografen ins Klein-Klein komfortabler Forschungsnischen. Die Kapitel des Buches zu Armut, Arbeitsmarkt und Bildung wurden zwar von den Lesern vielfältig kommentiert, sie erfuhren von Experten aber keinerlei fachliche Kritik, in den Medien allerdings auch kaum Aufmerksamkeit. Auch die Risiken, die der wachsende Anteil bildungsferner Schichten für die künftige Bildungsleistung bedeutet, stellte niemand in Frage. Zu den Aussagen über den Grad der Erblichkeit von Intelligenzunterschieden gab es zwar empörte Kommentare. Dass ich den Stand der Forschung dazu zutreffend wiedergab, wurde jedoch in der Diskussion bestätigt und blieb letztlich unwiderlegt. Auf große Empörung stießen die Analysen, mit denen ich systematische Unterschiede im Integrationsverhalten und Integrationserfolg von Migranten aus islamischen Ländern einerseits und aller anderen Migrantengruppen andererseits herausarbeitete. Es gelang allerdings nicht, diese Datenbasis zu erschüttern. Der Versuch, diese Unterschiede aus dem kulturellen Hintergrund der Migranten zu erklären, führte mich zur näheren Befassung mit dem Islam. Und so wurde ich in den Augen des Publikums zum Islamkritiker, was mir mancherlei Zuspruch, aber auch sehr viel Hass eintrug. Aus den dargestellten Gründen brachte ich meine Skepsis zum Ausdruck, dass Zuwanderung aus der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost die wachsenden Probleme Deutschlands mit seiner Demografie und seiner Bildungsleistung verringern könne und äußerte die Vermutung, dass diese dadurch eher noch anwachsen würden. Das machte mich zum Lieblingsfeind des Großteils der deutschen Migrationsforscher. Sehr strittig blieb meine Analyse, dass eine dauerhaft intelligenz- und schichtenspezifisch schiefe Geburtenverteilung langfristig negative Auswirkungen auf das durchschnittliche Intelligenzniveau haben kann und nach meiner Meinung auch haben wird. Zu schaffen machte mir der Niveaumangel bei fast allen Stimmen aus der Politik, die sich zu meinem Buch äußerten. Auf die letzten vier Punkte werde ich im Folgenden näher eingehen und beginne mit der Politik. Angela Merkel hatte mit ihrer frühen Intervention gegenüber der eigenen Partei den Ton gesetzt und indirekt eine deutliche Warnung an ihre Parteifreunde ausgesprochen, Thilo Sarrazin nur ja nicht in irgendeiner Form zu unterstützen. Die Funktionsträger beachteten im Wesentlichen diese Warnung, auch wenn einige von ihnen, zum Beispiel der Vorsitzende des Innenausschusses im Bundestag, Wolfgang Bosbach, halblaut zu erkennen gaben, dass sie meine Thesen teilweise teilen. Am 28. August 2010 unterlief mir in einem Interview mit der Welt am Sonntag ein Fehler. Die Frage, ob es eine genetische Identität gebe, bejahte ich und führte als Beispiele Iren, Basken und Juden an. Ich sagte: Alle Juden teilen ein bestimmtes Gen. Das war unpräzise. Daher korrigierte ich mich am Tag darauf in einer Erklärung, denn ich hätte sagen sollen, dass es in höherem Maße gemeinsame genetische Wurzeln heute lebender Juden gibt, als man lange geglaubt hat. Diese Ungenauigkeit wurde gegen mich gewendet. Manche unterschoben mir Rassismus und Antisemitismus. Die schrillen Kommentare des Generalsekretärs Kramer und des Vizepräsidenten Graumann vom Zentralrat der deutschen Juden will ich hier gar nicht zitieren. Chaim Noll schrieb dazu einige Tage später in der FAZ, Zitat: Die Äußerungen werfen ein ernüchterndes Licht auf die Unbildung deutsch-jüdischer Funktionäre, denen offenbar das elementare Grundwissen über das Judentum abhanden gekommen ist. Zitat Ende. Ein Tabu, jüdische Identität mit Genetik zusammenzubringen, bestehe in Israel nicht. An den israelischen Universitäten werde vielmehr, Zitat, auf diesem Gebiet intensive fachwissenschaftliche Forschung betrieben, in zunehmendem Ausmaß. Zitat Ende. Und er zitierte dazu die einschlägigen Forschungsergebnisse aus Israel und den USA, über die ich auch gelesen hatte und die der Bezugspunkt meiner Äußerung gewesen waren.